Podcast in der abstrakten Suche der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Und herzlich willkommen im Frühling. Der Frühling war seit sehr langem nicht mehr so schlimm. Und dabei meine ich nicht auf das Wetter, sondern diese ganze Situation, in der wir uns eigentlich alle befinden. Denn obwohl wir gerne uns definieren, ob es jetzt religionsmäßig ist, rassenmäßig, hautfarbenmäßig, kopfbehaarungmäßig, was weiß ich, was auch immer, welche Musik wir mögen, was wir gerne tun, was andere nicht tun und egal zu welchen Gruppen wir uns dazu entscheiden zu gehören, dann müssen wir uns doch eingestehen, dass wir eigentlich alle im selben Boot sitzen. Und zwar auf diesem kleinen Planeten, in diesem riesigen Universum. Das ist ja schon ein bisschen beängstigend, wenn man sich das mal so vorstellen könnte. Zum Glück können wir es nicht. Also diese Umlauten, die sind ein bisschen seltsam heute. Also Ü und sowas und Ä. Und ich habe nie verstanden, wieso ihr das eigentlich in der Sprache habt. Denn man konnte ja das Wort, also anstatt üben, hätte man ja auch uben sagen können. Und ich bin mir sicher, es gibt sogar einen Dialekt in Deutschland, wo man das so sagt. Naja, egal. Auf jeden Fall, Krieg in Libyen, Atomzerstörung, naja, man kann es nicht Atomzerstörung sagen, aber Radiation-Gefahr von Osten. Also es hängt davon ab, wo ihr diesen Podcast hört, aber auf jeden Fall von mir aus gesehen ist es der Osten. Und. Und als ob das nicht alles reichen würde, gibt es dann auch Aufruhen und wieder Terroranschläge in der Gaza-Region, Afghanistan-Krieg. Also ich meine, was wollen wir eigentlich? Geldgier, natürlich. Machtgier, natürlich. Doch die meisten Menschen sind eigentlich normallos. Also so ganz, ganz normale Menschen. Die mögen gern Musik hören, ins Kino gehen. Es gibt sogar Leute, die mögen Musik machen und Filme machen. Und ich finde das eigentlich viel sinnvoller, als Krieg zu machen. Gut, leider haben wir auch solche Menschen und es gibt Kriege. Und ich wollte noch mal kurz sagen, ich bin gegen die Atomkraftwerk, gegen die Atomenergie, also grundsätzlich. Denn ich weiß, wir haben keine Alternativen, die man von heute auf morgen ändern kann. Natürlich hatten wir auch nicht vor 20 Jahren, hätten wir aber vor 20 Jahren damit angefangen, dann hätten wir heute schon vielleicht sogar die Alternativen da. Also sollten wir heute schleunigst damit anfangen. Und zwar nicht nur Deutschland, denn die ganze Welt sollte damit einfach anfangen. Und zwar, wieso? Ich sage euch wieso. Denn wenn sich Deutschland total biomäßig aufmotzt, Frankreich aber weiter Atomkraftwerke betreibt und Atomkraftwerke hat und es mal dort einen Supergau gibt, dann ist das nichts. Also dann kann Deutschland ja genauso schön seine Atomkraftwerke beibehalten, denn die ehemaligen Grenzen, die gelten ja nicht wirklich für radioaktive Partikel, die sich mit der Luft verbreiten. Naja, wollte ich nur mal kurz wieder mal sagen und ich tue es vielleicht sogar noch des Öfteren, versuche es aber nicht zu tun. Auf jeden Fall, ich war gestern auf einem Konzert, es war super geil und da dachte ich mir, mache ich mal einen Podcast, aber nicht über dieses Konzert, denn da warte ich noch auf das Okay der Gruppe. Ihr könnt die aber schon mal im Internet suchen, die heißen Sensil, es wird mit einem Z vorne geschrieben und das ist der Name eines afrikanischen Poeten. Also die Gruppe findet ihr auf jeden Fall viel leichter als den Poeten. Sensil wird mit einem E am Ende geschrieben oder Sensile, wie auch immer man das ausspricht. Sehr, sehr seltsame Gruppe, so ein Dub, Electro, Jam, Jazz, Rock, Funk, Rap, Hip-Hop Mischung, also es gibt ein bisschen von allem. Und obwohl das jetzt wie so alles durcheinander klingt, klingt es dann doch schon gut. Also auf jeden Fall für mich. Doch die Herrschaften, die ich euch heute vorstellen möchte, oder besser gesagt den Herren, der kommt nicht aus Frankreich, so wie die Gruppe, die ich gestern gehört habe. Der kommt aus Banja Luka, der Hauptstadt von der Republik Serbiens, also oder der serbischen Republik. Ich glaube, das wäre jetzt politisch korrekter gewesen. Und zwar Banja Luka, sehr, sehr schöne Stadt. Ich habe vielleicht schon mal über ihn was kurz gesagt, weil ich mag den total hören. Auf jeden Fall, sein Album kann man auch kostenlos runterladen. Ich spiele euch jetzt einfach mal ein paar Lieder vor, und zwar wie immer nicht die ganzen. Ich bedanke mich beim Herrn Graf, dass er mir sein Okay gegeben hat. Und zwar, das klingt jetzt auch seltsam, als ich sagte Herrn Graf, denn ihr habt ja in Deutschland auch einen Grafen, und zwar den von Unheilig, der Gruppe. Unser Graf heißt Grof Juras, und das hier ist zum Beispiel ein Intro zu einem Song, das heißt Balkanska Ruta und ist ein bisschen ein politischer Balkanska Song, also viel Spaß. So, jetzt für all die, die den Text nicht verstehen konnten, es geht um also das Drogenverhältnis oder besser gesagt ein Abhängiger spricht da, und zwar der formuliert das so politisch korrekt, wie zum Beispiel in einem Satz sagt er, naja, mein Problem ist nicht, dass ich Drogen mag, sondern sobald ich meinen Lohn bekomme, dann gebe ich sofort alles auf, um Drogen zu kaufen, aus, um Drogen zu kaufen. Und ich finde das eigentlich, es ist nicht lustig, es ist sehr, sehr gut durchdacht. Und ich glaube, dass der Mensch hier auf jeden Fall ein Hit wird, wenn er mal auf Englisch singt, vielleicht sogar anderweitig. Stimme ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Super, Deutsch wird auch immer lustiger, wenn ich es mal ein paar Tage lang nicht gesprochen habe. Auf jeden Fall, mein Lieblingslied heißt Kuh. Und Kuh ist ein super Lied, denn wir haben hier in Bosnien ein Sprichwort, und zwar soll die Kuh des Nachbarn sterben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas auch in Deutschland, auf jeden Fall, mir ist egal, was bei mir passiert, Hauptsache dem geht es schlechter. Und in diesem Lied ist ein schreckliches Sprichwort, by the way, sollte man sich nie wünschen. Ich bin eher für das andere, wenn mich jemand stört, dann bitte lieber Gott, lass ihn in Lotto gewinnen und weit weg von mir wegziehen. So habe ich auf jeden Fall ein gutes Gewissen. Auf jeden Fall, in diesem Lied geht es um Kühe und um Nachbarn, und Nachbarn sind dann halt eben politisch bedingt, so wie die Serbische Republik und die Federation, also die Föderation von Bosnien und der Teil von Herzegowina, dass die sich eigentlich vertragen sollen, denn Hauptsache der Kuh meines Nachbarns geht's gut und ich hoffe, dass es auch meiner Kuh gut geht und sowas. Also das klingt jetzt ein bisschen lustig, wenn man das so sagt, aber auf jeden Fall, die Symbolik ist da, und ich spiele euch jetzt einfach mal einen Teil des Liedes vor. Leider für die, die den Text nicht können, aber die Musik ist auch nicht schlecht, finde ich zumindest. Und es ist die Akustik-Version, also es gibt auch noch eine andere. Viel Spaß bei der Kuh. I spomenike, zar nije lijepo kada putujemo, srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo. Komšina krava nek je živa i zdrava, komšina krava nek je živa i zdrava. Zar nije lakše svirati gitaru nego zonju ili kalašnjikov? Zar nije bolje saditi travu i cvijeće, travu i cvijeće, nego na gazne mine od kojih krava gine? Komšina krava nek je živa i zdrava, komšina krava nek je živa i zdrava. I moja krava nek je živa i zdrava, obe, obe krave da su žive i zdrave. Žive nam krave i mlijeka davale. So, ich lasse das mal im Hintergrund laufen, denn ich will euch mal das kurze Lied erklären. Also jetzt nicht den Teil mit den Kühen, das habt ihr verstanden. Es gibt aber auch sehr viele Wortspiele und auch Sachen, wo er zum Beispiel sagt, das Herz klopft besser, wenn es nicht verdorben ist mit Hass. Und was sagt er noch? In einem Satz, so zum Beispiel, es ist viel einfacher, eine Gitarre zu spielen, als Kalaschnikow oder so ein Flammenwerfer oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin seiner Meinung und ich finde, diesen Autor sollte man kennen, diesen jungen Autor, der ist eigentlich Künstler, Songschreiber, Schreiber überhaupt, Poesieschreiber und Musiker. Und zurzeit widmet er sich mit seiner Gruppe, also Grof Juras i Gospoda, was sozusagen and Gentlemen's heißen würde. Auf jeden Fall hat mich jetzt dieses Lied auch auf was gebracht. Und zwar, wenn ihr mal Prost hier in dem Balkan sagen wollt, dann heißt das Živjeli, also es lebe oder hochlebe. Aber Živjeli kann man auch, also Živjeli kann man sehr, sehr, sehr schwer aussprechen, wenn man Deutscher ist. Also manchen fällt es vielleicht leicht. Auf jeden Fall, man kann es auch abkürzen und man sagt dann nur den Anfangsbuchstaben und zwar J. Und das geht dann auch, also wenn ihr mal hier Prost sagen wollt, dann J. Und damit verbleibe ich mit einem J. Prost an euch alle. Servus. Und bis bald, das war's von mir, euer Roben Vagabund. Und ich hoffe, ihr habt diesen Künstler gut gefunden. Oder wie man das auch immer jetzt ausdrücken könnte. Also, Servus.